die Köpfe kahl. Unsere Fäuste hart wie Stahl. Unser Herz schlägt treu für unser Vaterland. Was auch geschehen mag, wir werden niemals von dir gehen. Wir werden treu für unser Deutschland stehen. Denn wir sind die Kraft, die Kraft, die Kraft für Deutschland. Die Kraft, die Kraft, Kraft für Deutschland. Sei stolz auf dein Land. Die Zeit ist reif für unseren Widerstand. Und keine Nation kann dagegen was tun. Es ist unser Land, in dem wir leben wollen. Verliert keine Zeit, lasst den Kampf an sich ruhen. Denn wir sind die Kraft, die Kraft, die Kraft, die Kraft für Deutschland. Die uns sauber macht. Die Kraft, die Kraft, die Kraft, die Kraft für Deutschland. Sei stolz auf dein Land. Die Köpfe kahl, unsere Fäuste hart wie Stahl. Unser Herz schlägt treu für unser Vaterland. Was auch geschehen mag, wir werden niemals von dir gehen. Wir werden treu für unser Deutschland stehen. Denn wir sind die Kraft, die Kraft, die Kraft, Kraft für Deutschland. Wir lassen uns sauber machen. Die Kraft, Kraft, die Kraft, Kraft für Deutschland. Sei stolz auf dein Land.